إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، unser unterrichtes Arabisch und Deutsch. Wir machen weiter mit Kapitel 17 von As-Salihin, باب في وجوب الانقياد لحكم الله سبحانه وتعالى وما يقوله من دعي إلى ذلك وأمر بمعروف أو نهي عن منكر. قال الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يؤمنوا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وفيه من الأحاديث حديث أبي هريرة المذكور في أول الباب قبله وغيره من الأحاديث فيه. هذه الآيات مرت معنا في لما تكلمنا في باب الأمر بالمحافظة على سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومر معنا كذلك مرت معنا الآيات الدالة على طاعة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن هذه الآيات ومن هذه الأحاديث، بارك الله فيكم، هذه الآيتان: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. أقسم الله سبحانه وتعالى بنفسه أن الناس لا تؤمن، أن الناس لا تؤمن أو الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان. وانتبه هنا، بارك الله فيكم، فلا وربك لا يؤمنون. لا، هذه لما ينفي الله سبحانه وتعالى الإيمان، إما يكون هذا النفي نفي كمال، إما يكون نفي كمال أو يكون نفي صحة، نفي صحة. وهنا في الآية هو نفي الكمال، نفي الكمال، لأنه لو أن إنسانا ما رضي بمسألة، مثلا حكم الله سبحانه وتعالى في تعدد الزوجات، في تعدد الزوجات، فلو المرأة ما رضيت أن زوجها يعدد عليها، هل هذا يعني أنها كفرت؟ لا. لذلك الحمد لله، هل هذا يعني أنها يعني أن الإيمان زال عنها؟ أكيد لا، بارك الله فيكم، الإيمان ما زال عنها، أنا عندي، بارك الله فيكم، ما زال عنها، وإنما هنا يعني إيمانها غير كامل، عندها نقص في الإيمان. فالمؤمن هو الذي يسلم بحكم الله وحكم النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ثم لا يجد في نفسه حرج، يعني ما يجد في نفسه شيء ضد هذا الأمر، ويسلم لله تسليما، يذعن لله سبحانه وتعالى إذعانا كاملا. وإنما كان قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا. المؤمن يقول سمعت أي فهمت وأطعت يعني وأني أطبق هذه المسألة التي أمرني الله سبحانه وتعالى بها. أما الآية من سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، نزلت هذه بارك الله فيكم الآية في قصة الرجل الأنصاري مع قريب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسألة السقاية. كان له أرض، كان له أرض، كان فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اسقي أنت قليل من أرضك ونصف أرضك واعطيه وثم يعطيك وتعطيه. فقال الأنصاري قال ما قضيت بهذا إلا لأنه قريبك. فأنزل الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فإذا هنا الآية ليست لنفي الإيمان بمعنى أنه الذي ما يرضى بذلك خلاص يخرج منه، وأنا بارك الله فيكم هنا نفي كمال الإيمان يعني لا يؤمن إيمانا كاملا إلا من رضي بحكمك وسلم بك تسليما ولم يجد في نفسه لم يجد شكا أو لم يجد ترددا، هذا هو المؤمن الحق. وأما قول المؤمن إذا دعي إلى الله والرسول ليحكم فهذا يقول سمعت وأطعت، سمعت وأطعت. وأما حديث أبي هريرة المذكور في أول باب يقصد ذروني ما تركتكم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ما نهيكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين خلوا من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. بارك الله فيكم. Kapitel 17 Pflicht, das Urteil Allah subhanahu wa ta'ala zu befolgen. Das Urteil Allah subhanahu wa ta'ala zu befolgen. Und was derjenige, der dazu aufgerufen wurde, darauf und auf das Gebieten von Guten und Verbieten von Schlechten antworten soll. Ich und du und alle sind verpflichtet, dass wir dieses Urteil, was Allah subhanahu wa ta'ala gegeben hat, zu befolgen. Sonst sind wir keine richtigen Gläubigen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns was befiehlt, brauchen wir das zu praktizieren. Wenn wir das nicht schaffen, wenn das Befehl ist, dann machen wir eine Sünde. Das heißt nicht, dass wir keine Muslimen geworden sind. Auf keinen Fall, wir bleiben Muslimen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat uns angenommen, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns befohlen, dass wir Zakat geben, dass wir Almosen geben, dass wir fasten, dass wir beten, dass wir bestimmte Handlungen machen, äußerlich und innerlich. Wenn man diese Handlungen nicht schaffen kann, dann ist man nicht vollständig oder vollkommen im Glauben. Und wenn jemand zu dir spricht und sagt, tu das Gute und verlass das Schlechte, fürchte Allah, dann sollst du hier sagen, Sami'na wa ata'na. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir was befohlen hat, dann sagst du, ich habe gehört, ich habe verstanden und ich versuche das zu praktizieren. Das ist der richtige Gläubige. Als Beweis dafür ist Surat An-Nisa, Surat An-Nisa, die Aya 65 أولا زاك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا التسليم. Doch nein, bei deinem Herrn, sie glauben nicht wirklich, bevor sie dich nicht zum Richter machen über das, worüber sie miteinander streiten, und danach innerlich nicht ärgerlich und bedrückt sind wegen dessen, was du beschlossen hast, und sich in völliger Ergebenheit fügen. Was bedeutet hier La yu'minun? Sie glauben nicht. Natürlich, wir haben das voriges Mal auch oder vor ein paar Unterrichten erklärt, dass das richtige Wort für Al-Iman nicht Glaube ist. Das ist Al-Iman in unserer Religion ist anders als Glaube. Glaube hier, sagt man, etwas, was man im Herzen trägt, aber da braucht man dafür keinen Beweis und da braucht man dafür auch kein Belege, da braucht man kein Wissen. Und da sagt man ja, da kann man auch mit Zweifel annehmen. Das ist in unserer Religion total nicht annehmbar. Weil in unserer Religion Iman ist die Annahme und die Überzeugung mit Beweisen. Und da darf man hier daran nicht zweifeln. Da muss man das mit Gewissheit annehmen. Aber hier, wenn wir das Wort Glaube nehmen, das ist nur, damit man versteht, das ist die ungefährste, nächste Wort zum Iman. Und deshalb nennt man das Wort als Übersetzung. Und wenn wir das benutzen, aber bitte, wenn wir sagen Glauben im Islam, dann wird damit gemeint mit Gewissheit, ohne Zweifel, mit Wissen und mit Beweisen. Nicht jetzt nur etwas Glaube. Jetzt hier, Allah subhanahu wa ta'ala schwört bei sich subhanahu wa ta'ala. Und deshalb, nein, doch nein, bei deinem Herrn. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, Fala wa Rabbik. Sie glauben nicht. Was bedeutet hier, sie glauben nicht? Das heißt, sie haben keinen Glauben mehr. Nein, sondern hier, sie glauben nicht vollständig oder sie glauben nicht vollkommen oder sie glauben nicht richtig, wirklich. Und aufpassen hier, das geht hier um darum, nicht um Richtigkeit des Imams. Das geht hier in dieser Ära um Vollständigkeit und Vollkommenheit des Imams. Da könnte man sagen, bei deinem Herrn, sie haben kein vollständigen Iman. Oder sie haben keinen vollkommenen Iman. Solange oder bevor sie dich nicht zum Richter machen. Hatta yuhakimuk, das wird, die nehmen dich als Maßstab. Die nehmen dich als Maßstab. Das heißt, wenn der Prophet Muhammad s.a.w. gestorben hat, dann die Sunna vom Propheten Muhammad s.a.w., die Methode vom Propheten Muhammad s.a.w., dass sie dich zum Richter über das, worüber sie miteinander streiten. Warum wurde diese Eier herabgesandt? Das ist wichtig zu wissen. Warum wurde diese Eier herabgesandt? Diese Eier wurde herabgesandt, weil es ein Problem zwischen zwei Sahaba gab. Einer war verwandt mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und der andere war von Ansar. Sie haben zwei Grundstücke, benachbarte Grundstücke. Die kamen zum Propheten. Der Prophet sagte seinem Verwandten, du nimmst Wasser für die Hälfte deines Grundstückes und du gibst ihm. Der nimmt Wasser und dann gibt er dir wieder. Der Mann sagte, du hast ihm das so gesagt, weil er dein Verwandter ist. Der Prophet sagte ihm, willst du das Richtige hören? Das Richtige ist, der nimmt ganze Wasser erstmal für sein Grundstück und dann gibt er dir. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah herabgesandt. Das heißt, wenn der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam etwas sagt, oder wenn in der Religion etwas ist, dann gibt es nicht, dass man sagt, wenn und aber, oder ich glaube nicht dran. Aber hier, barakallahu fikum, müssen wir etwas verstehen. Es gibt manche Handlungen in der Religion. Du schaffst das nicht. Du schaffst das nicht, du kannst das nicht. Wie zum Beispiel, keine Frau oder fast keine Frau wird akzeptieren, dass ihr Mann eine zweite oder dritte Frau heiratet. Heißt das, dass sie mit dem Urteil Allah nicht zufrieden ist? Nein, sondern das ist gefühlmäßig. Und deshalb hier die Ayah heißt, Allah subhanahu wa ta'ala hat die Vollkommenheit des Imans verneint, solange man den Propheten sallallahu alaihi wasallam nicht zum Richter genommen hat und in völliger Ergebenheit das Urteil vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam annimmt und natürlich das Urteil Allah subhanahu wa ta'ala. Das zweite ist, الله يسمع إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكموا بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Hingegen sind die Worte der Gläubigen, wenn sie zu Allah und seinen Gesandten aufgerufen werden, dann der zwischen ihnen richte, dass sie sagen, wir hören und gehorchen, und diese sind es, die erfolgreich sein werden. Das heißt, ein richtiger Mu'min, ein richtiger Muslim, wenn Allah sagt, der Prophet sagt, und man sagt ihm, Allah sagt, der Prophet sagt, dann nimmt er das. Aber aufpassen, der nimmt das mit Wissen. Und der muss das natürlich verstehen, was hier damit gemeint. Nicht, dass man etwas nur bringt und dann sagt man, ja, so sagt Allah. Dann nimmt man so einfach. Nein, da muss man erstmal wissen, was das bedeutet, was die Aya bedeutet, was das Hadith bedeutet, wie man das erklärt, wie kann man das praktizieren. Und dann nimmt man an, und Sami'na wa ta'na bedeutet, wir hören hier, das wird wir hören, wir verstehen, was gesagt wird, wir hören und mit den Ohren, nicht nur mit den Ohren. Und wir gehorchen, indem wir auch praktizieren, indem wir danach handeln. Das sind die Gläubigen, die zu Allah subhanahu wa ta'ala und seinen Propheten aufgerufen werden. Das wird zu Koran und Sunnah. Und das ist auch wichtig für uns heute in der Religion. Wenn man sagt, Allah sagt, der Prophet sagt, da kommt eine Person und sagt, ja, aber der Gelehrte so sagt. Der Gelehrte so sagt, wenn er Koran und Sunnah erklärt, aufklärt, dann okay. Aber wenn er widerspricht, dann darf keiner von ihm annehmen, wenn auch der Gelehrte ist. Und der Autor sagt, وَفِيهِ مِنَ الْأَحَادِيثِ. Und es gibt zu diesem Thema gibt es einige Hadithe, wie zum Beispiel das Hadith mit ذَرُونِ مَا تَرَكْتُكُمْ. Wenn ich euch etwas verbiete, dann meidet ihr das. Und wenn ich euch etwas befehle, dann bringt davon, was ihr könnt. Das heißt, بَرَكَ فِيكُمْ, das ist auch nochmal, dass man das Urteil Allah subhanahu wa ta'ala in dem Leben verwirklicht, in allen Bereichen. Das ist nicht nur für einen Richter oder für einen König oder für einen Präsident, sondern das gilt für alle Muslimen. وأما الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله اشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والجهاد والصيام والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله تعالى في إثرها آمن الرسول بما أنزل إليه من رمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل الله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا قال نعم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به قال نعم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين قال نعم الحديث رواه الإمام مسلم. إذن بارك الله فيكم، في هذا الحديث عبرة عظيمة لنا، وهي أولا في سبب نزول هذه الآيات، وكذلك في مسألة النسخ، وماذا يقول المؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله إلى الكتاب والسنة، يقول سمعت وأطعت. وفضل الصحابة رضوان الله عليهم، وكيف أنهم كانوا يأخذون الأمر إذا تكلموا وسألوا وثم أخذوا جوابا أنه يسلم لله سبحانه وتعالى. على كل الصواب لله ما في السماوات والأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به. يعني حتى على شيء الذي يكون حديث نفس عندك، يعني مثلا أنت جاك الشيطان ودخل شيء في قلبك، لأن والله أفعل معصية، أقوم بهذا، أقوم بهذا، أفعل كذا، أفعل كذا، فهذا ستحاسب عليه. فهذا الصحابة جثوا على الركب يبكون، يا رسول الله كلفنا ما نطيق، الصلاة، الصيام، الصدقة، الجهاد، كلها، ولكن أن نكلف ما لا نطيق، يعني من منا ما يأتي في قلبه شيء أو يريد في قلبه شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تريدون أن تقوم مثل اليهود النصارى؟ سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فالقوم صاروا يقولوا سمعنا وأطعنا، وأنزلها الله سبحانه وتعالى آية، فلما اقترأوها وذلت بها ألسنتهم أنزل الله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، من هم؟ الصحابة رضوان الله عليهم أولا. إذن في هذه الآية بارك الله فيكم تزكية للصحابة رضوان الله عليهم. والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك. إذن المؤمن هو الذي يؤمن بالله ورسوله وكتبه وملائكته، ولا يفرق بين الرسل، ويقول سمعت وأطعت غفرانك. فلما قالوا ذلك وآمنوا بذلك نسخ الله الآية الأولى. وما نسخها؟ أي نسخها حكما، أي حكمها أنه سيحاسبهم على ما في أنفسهم، نسخه. والنسخ هو أن تأتي آية ثم تأتي آية أخرى بعدها، إما تنسخ اللفظ أو الحكم أو اللفظ والحكم. فهنا ما نسخ اللفظ وإنما نسخ الحكم فيها. فأنزل الله: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت، وعلى أي لن تحاسب إلا ما عملت أو ما فعلت. ستحاسب على النوايا، ستحاسب على النوايا، انتبه النية إذا كان في في في محاسبة على النية، لأنهما في الوزر سواء، هما في الأجر سواء. حاسب على النية، تحاسب على القول، وتحاسب على الفعل. أما حديث النفسي، حديث نفس، فهذا ما تحاسب. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، وفي رواية: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ما لم تعمل أو تتكلم. الحديث عند البخاري، الحديث عند البخاري. إذا ما تعمل أو تتكلم، أما غير شيء ما في. حتى النية، حتى النية ليس على كلية سيحاسب الإنسان إلا في حالة واحدة، أن الإنسان يريد فعل الشر ولكن وهو ناوي على فعل الشر ولكن منع، ليس لأنه ما يريد الشر ولسه يريد ولكن منع. فهنا المسألة لها علاقة بالنية، على النوايا، على النية هذه وليس على الفعل هذا. كما أنك لو نويت الخير وما أديته أجرت وكتبت لك حسنة، كذلك لو نويت الشر منعت منه وأنت ناوي الشر تكتب عليك سيئة لنية الشر ليس لفعل الشر. فرق كبير بين الاثنين. إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا الحمد لله يهديكم الله سبحانه. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. يعني ما عمل وما قال، وقلنا في النية التفصيل المعروف له، وإذا عمل فعل، عمل قال شر فعليه. لا تؤاخ ربنا، لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأ، كما إن الله تجاوز لعن أمتي الخطأ والنسيان واستكروا عليه. قال نعم ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، فعذبنا عذاب مثل الآخرين، ولا تحملنا ما لا طاقة لنا، أصلا الله سبحانه وتعالى ما يحملنا إلا ما نطيق. الله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، ما يطلب، ما جعل عليكم في الدين من حرج. قال نعم واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال نعم صلى الله عليه وعلى وسلم. وهنا بارك الله فيكم، سبحان الله، في هذه الآية فضل الصحابة رضوان الله عليه، أي أن الله سبحانه وتعالى قبيلة. قال نعم، أي الله سبحانه وتعالى قال نعم، أي قبيلة هذا الأمر. يعني قال الله لا أؤاخذكم إن نسيتم أو أخطأتم، لا أحملكم ما لا طاقة لكم به، أعفو عنكم لكم وأرحمكم. هذا المعنى بارك الله فيكم العظيم، وهو المعنى في هذه الآية. وهنا أنبه على مسألة جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ألا وهي تبه قد يحدث في قلبه شيء، يكون عنده فكرة، قد تكون فكرة شر، فهذه لا يحاسب عليها، لا يحاسب عليها، لأنه قد تكون من باب الوسوسة. قال أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له يا رسول الله، أو بعض الصحابة قالوا يا رسول الله نجد في نفوسنا ما نحب أن تكون حمامة، يعني فحمة، يعني أنت نصير فحمة ولا نتكلم بهذا الأمر، يعني نحترق ولا نقول هذا الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك صريح الإيمان، يعني من كثر عندهم التقوى يأتيهم بعض الأمور في نفوسهم باب وسوس الشيطان، ما يستطيع يتكلم يقول أنا في نفسي أتاني هذا الأمر. قال هذا صريح الإيمان. وابن مسعود وابن عباس قيل لهم أن يهودا لا توسوس في صلاتها، فقالوا قالوا الشيطان بقلوب خريبة، زي خربان الإيمان نسف عن الشيطان فيه. فالشيطان يأتي يوسوس لإنسان قلبه حي، قلبه فيه إيمان، أما إذا القلب راح رايح خلاص خراب، ما يوسوس له، خلاص انتهى. فذلك ننتبه لهذه المسألة. وفي هذا الحديث والله فضل للصحابة عظيم، وفي مسألة مهمة وهي مسألة النسخ اللي بعض الناس ينكرها. طيب هل يعني ذلك أن الآية خلاص؟ لا، الآية كانت هنا مسألة بارك الله فيكم تدرج، وهذه لحكمة الله البالغة سبحانه وتعالى. فذلك إذا وسوس الشيطان عندك حل، وهو أن تلجأ إلى رب العالمين من وسوسة الشيطان والله هو الذي يتولى أمورنا في الدنيا والآخرة. فإذا طلبنا منه واستعذنا بالله من شر الشيطان فإن الله سبحانه وتعالى يعيذنا ويحمينا سبحانه وتعالى. حديث 172 auf Arabisch, auf Deutsch ist das 68. Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtet, als die Ayah offenbart wurde, Allah gehört, was in den Himmel und was auf Erden ist, und ob ihr offenbart, was in euren Seelen ist, oder es geheim haltet, Allah wird euch dafür zur Rechenschaft, oder Allah wird mit euch dafür abrechnen. Dann verzeiht er, wem er will, und bestraft, wen er will. Und Allah hat die Macht über alle Dinge. Waren die Gefährten des Propheten äußerst beunruhigt. Sie gingen zu ihm. Sie waren traurig. Sie gingen, knieten nieder und sagten, die haben geweint und sagten, O Gesandter Allahs, wir sind bereits beladen mit Pflichten, die wir mühevoll erfüllen müssen. Das heißt, Allah hat uns befohlen, mit Pflichten, die wir mühevoll erfüllen müssen, das Gebet, Fasten, Anstrengung, Zakat oder Sadaqa, Entschuldigung, nun ist hier diese Ayah offenbart worden, der unsere Kräfte übersteigt. Der Gesandte Allah sagte zu ihnen, wolltet ihr etwas sagen, was die Leute bei beiden Büchern, das sind die Juden, die Christen, wird hier gemeint, beiden Bücher, Al-Tawrah wa Al-Injil, wollt ihr wie diese Leute sagen, was sie gesagt haben? Wir haben gehört, aber wir werden nicht gehorchen. Ihr sollt sagen, wir hören und gehorchen, gewähre uns deine Verzeihung, unser Herr, und bei dir ruht der Ausgang. Als die Muslime diese Ayah verinnerlichten und rezitierten und ihre Zungen haben sozusagen diese Ayah wiederholt, hob Allah den Befehl auf und offenbarte, Allah bürdet keine Seele mehr auf, als sie zu tragen vermag. Ihr wird zuteil, was sie an Guten erworben hat, und über sie kommt, was sie sich zu schlagen kommen lässt. Der Prophet sallallahu alaihi wa ala alihi, Entschuldigung. Als diese ich denke, hier gibt es etwas, was fehlt auf Deutsch. Barakallahu fikum, aufpassen. Nochmal. Oder ich habe etwas vergessen. Entschuldigung, ich habe was vergessen. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagte zu ihnen, wollt ihr etwas sagen, was die Leute der beiden Bücher früher schon gesagt haben, nämlich wir haben gehört, aber wir werden nicht gehorchen? Ihr sollt aber sagen, wir hören und gehorchen. Gewähre uns deine Verzeihung, unser Herr, und bei dir ruht der Kampf. Dann haben sie gesagt, das waren die Sahaba, radhiyallahu alaihim, sie haben gesagt, wir hören und gehorchen, gewähre uns deine Verzeihung und bei dir ruht der Ausgang. Dann als die Muslime diese Eier verinnerlichten, gelesen und ihre Zungen das wiederholten, hat Allah subhanahu wa ta'ala danach herabgesandt, Amen al-Rasulu bima unzila ilayhim al-Rabbi. Das fehlt hier. Der Gesandte, oder der Amen al-Rasul, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, Amen al-Rasul, der Gesandte glaubt an dem, was er von seinem Herrn bekommen hat. Und die Gläubigen, jeder von ihnen glaubt an Allah, seine Engel, seine Bücher, seine Gesandte. Wir scheiden nicht zwischen seinen Gesandten. Und wir sagen, Sami'na wa ata'na, wir hören und gehorchen, Ufranaka Rabbana, wir bitten dich, unseren Herrn, um Verzeihung, wa ilayka al-Masir, und bei dir ruht der Ausgang. Bei dir ruht der Ausgang. Als sie das getan haben, hob Allah den Befehl auf und offenbarte, Allah bürdet keine Seele mehr auf, als sie zu tragen vermag. Er wird zuteil, was sie an Gutem erworben hat, und über sie kommt, was sie sich zu Schulde kommen lässt. Dann sagte er, ja. Hier, barakallahu fikum, der Prophet sagte, ja, aber ist das jetzt ja vom Propheten oder ist das ja von Allah subhanahu wa ta'ala? Eigentlich die Gelehrten sagen, das ist ja von Allah. Das ist Allah, nimmt das an, was sie gesagt haben vom Bittgebet. Was sie gesagt haben vom Bittgebet. Unser Herr, mache uns nicht zum Vorwurf, wenn wir uns vergessen oder Schlechtigkeiten begehen. Und unser Herr, erlege uns keine Bürde auf, so wie du sie jenen aufgebürdet hast, die vor uns waren. Er sagte, ja, unser Herr, und lade uns nichts auf, wofür wir keine Kraft haben. Er sagte, ja, und vergib uns und gewähre uns Verzeihung und habe Erbarmen mit uns. Du bist unser Beschützer, so hilf uns gegen das Volk der Verleugner. Der sagte, ja, das Hadith ist bei Muslim. Die Übersetzung auf Deutsch, es fehlen ein paar Wörter. Und das ist, ich weiß nicht warum, durcheinander. Ich denke, das ist nur ein Fehler. Ich denke, es ist nur ein Fehler. Da hat Mubarakallahu fikum alles durcheinander gemacht in diesem Zusammenhang. Deshalb sollen wir aufpassen. Barakallahu fikum. Auf jeden Fall. Die Geschichte dieser Aya ist bekannt. Allah subhanahu wa ta'ala hat dem Propheten Muhammad s.a.w. offenbart, dass Allah subhanahu wa ta'ala auch uns dafür oder mit uns abrechnet oder zur Rechenschaft zieht, für das, was wir auch in unserem Herzen von Gedanken haben. Auch wenn das Gedanke ist, ob wir das offenlegen oder ob wir das verbergen, da werden wir zur Rechenschaft gezogen. Das heißt, hast du was im Kopf, so der Shaitan kommt, der flüstert ein und du trägst das in deinem Herzen, dann wirst du zur Rechenschaft gezogen. Die Sahaba kamen zum Propheten. Sie knieten. Das heißt, sie knieten, im Arabischen, wenn eine Person kniet. Und das bedeutet so traurig. Und der bittet Allah subhanahu wa ta'ala, und sie sprechen zum Propheten, sagen, oh Prophet, wir wurden befohlen, bestimmte Handlungen zu begehen. Und die sind so schwer. Und wir haben das geschafft. Wir machen das, wir praktizieren das. Wie Gebet, Fasten und so weiter. Aber dass Allah uns auch oder mit uns abrechnet, für das wir in Gedanken oder im Herz tragen. Keiner von uns wird das schaffen. Der Prophet sagte, werdet ihr die anderen sagen, das wird die Juden, die Christen, als Allah ihnen befohlen hat, sie haben gesagt, wir haben gehört, aber wir werden nicht gehorchen. Sagt, wir haben gehört und wir werden gehorchen. Dann haben die Sahaba diese Ayah gelesen, sie haben gesagt, wir haben verstanden und wir werden, wir verinnerlichen das, wir werden das praktizieren. Das heißt, wir versuchen auch, keine schlechten Gedanken zu haben. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala das bestätigt, was sie gemacht haben, radhiyallahu alayhim. Der gesagt, der Prophet und die Gläubigen haben das bestätigt, was Allah subhanahu wa ta'ala herabgesandt hat. Und dann als Lohn für dies, was die Sahaba gemacht haben, hat Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah aufgehoben. Diese Ayah nicht wörtlich aufgehoben, sondern Urteil der Ayah aufgehoben. Und dies nennt man An-Nasakh, korrigieren sozusagen. Das heißt, das ist keine Annulation, sondern das ist Nasakh, das ist Aufhebung eines, im Koran gibt es eine Aufhebung eines Urteils, Aufhebung einer Ayah und eine Aufhebung einer Ayah und Urteil zusammen. Und das ist hier eine Art davon. Das ist mit Weisheit Allah subhanahu wa ta'ala verbunden. Weil Allah subhanahu wa ta'ala von uns das Beste oder für uns das Beste will. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala das aufgehoben, indem Allah subhanahu wa ta'ala klargestellt hat, wir werden nur zur Rechenschaft gezogen oder wir werden belohnt für das, was wir gesagt haben, was wir getan haben. Oder in bestimmten Fall, was wir von Absichten haben. Nicht in allen Fällen. Nur in einem Fall ist das. Dann hat Allah subhanahu wa ta'ala das herabgesandt. Und es gibt Bittgebete hier dabei, dass wir Allah darum bitten, dass er uns verzeiht. Und er sagt Na'am. Manche Gelehrten sagen, das ist vom Propheten Na'am. Andere sagen, und das ist von Allah. Das heißt, Allah hat das angenommen, dieses Bittgebet. Deshalb sagt er Na'am, Na'am, Na'am. Hier muss man drei oder vier Sachen bemerken. Erstens, es gibt in dieser Überlieferung den Wert von Sahaba zu erklären. Das heißt, sie sind die Gläubigen, radhiyallahu alayhim. Und keiner darf die Sahaba kritisieren in diesem Zusammenhang, weil Allah subhanahu wa ta'ala hat von ihnen gesprochen hier. Der sagt, Al-Mu'minun, sie haben bestätigt. Weil sie das bestätigt haben, was Allah gesagt hat. Zweitens, es gibt den Beweis dafür, dass wir Nasch haben. Das bedeutet Aufhebung eines Urteils oder Ayah. Das heißt, dass wir die Ayah weglassen? Nein. Das bedeutet aber, du wirst nicht dafür zur Rechenschaft gezogen, was du im Herzen hast. Drittens, der Prophet sagte, Allah subhanahu wa ta'ala wird mit meiner Nation nicht abrechnen für das, was sie im Herzen haben. Das heißt, der Shaitan flüstert ein und du bekommst einen schlechten Gedanke. Du wirst nicht zur Rechenschaft gezogen. Du machst etwas, du machst oder du sagst dann ja. Und wenn du etwas machst oder sagst, aber unabsichtlich, Vergesslichkeit oder zwangmäßig, dann wirst du auch nicht bestraft. Als Gabe Allah subhanahu wa ta'ala an diese Nation. Juden kamen zu Ibn Abbas. Sie haben ihm gesagt, wenn wir beten, da haben wir nicht, wie ihr das habt. Er sagt, der Teufel kommt zu euch und ihr flüstert ein. Wir haben sowas nicht. Ibn Abbas sagte, was tut der Shaitan mit Herzen, die schon kaputt sind? Das wird, weil dein Herz am Leben ist, dann hast du Einflüsterung von Shaitan, von Teufel, damit du den Weg der Wahrheit verlässt. Die Sahaba kamen zum Propheten, sie haben ihm gesagt, O Prophet, wir bekommen manchmal Gedanken im Herzen. Wir wünschen uns, dass unser Körper oder dass wir zu Asche werden, als sowas zu erklären oder zu sagen. Der Prophet sagte, ذَلِكَ صَرِيحُ الْإِيمَانِ. Das ist das offenkundige Iman, was ihr habt. Weil man weiß, das ist die Wahrheit und da fürchtet man sowas zu sagen. Dann, barakallahu fikum, im Islam ist, du bekommst Lohn für das, was du sagst oder tust. Und die Rechenschaft auch wird gezogen für das, was du gesagt hast und was du getan hast. Hast du Gutes getan, wirst du Gutes bekommen. Hast du Gutes gesagt, wirst du Gutes bekommen. Hast du Schlechtes gemacht, hast du Schlechtes gesagt, wirst du. In einem Fall, auch für die Absicht ist das. Wenn du zum Beispiel eine schlechte Absicht hast und du machst das nicht, dann bekommst du eine gute Tat geschrieben. Wenn du aber eine schlechte Nie hast und du wirst verhindert, das zu machen, und du hast noch die Absicht, das zu machen, aber du wurdest verhindert, dann bekommst du eine Sünde für diese schlechte Nie. Nicht, dass du das getan hast, du hast das nicht getan, aber für die schlechte Nie. Das ist in diesem Fall nur bezüglich einer Absicht. Dann, barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala verlangt von uns nicht mehr, als was wir ertragen und aushalten. Und er hat uns diese Religion erleichtert, subhanahu wa ta'ala. Und aufpassen, die Leute, die meinen, wenn du Sünden begehst oder wenn du die Religion verlässt, dann hast du Erleichterung im Leben. Diese Leute, die irren sich. Die Erleichterung ist im Islam zu praktizieren. Praktizierst du den Islam, dann hast du die Erleichterung. Praktizierst du nicht oder verlangst du mehr, als was Allah verlangt hat, dann machst du dir das schwer und du hast das selber gewählt. Deshalb aufpassen, die Religion ist Religion der Erleichterung, indem man sich an Koran und Sunna hält. Das geht hier darum. Wenn Allah sagt, der Prophet sagt, dann verstehst du, versuchst du zu praktizieren. Nicht, dass man sagt, ja, ist mir egal. Und wenn du zum Guten aufgerufen wirst, dann sagst du, Sami'na wa ata'na. Ich habe gehört, ich habe verstanden, ich werde versuchen zu praktizieren. Ich verändere es und zu praktizieren. Das geht darum. Weil wenn man ins Paradies kommen möchte, dann macht man, was der Schöpfer gesagt hat und was der Schöpfer uns erklärt hat. Nicht, dass man etwas anderes tut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa salli lahumma ala nabiyyina Muhammad. وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وإلى الحلقة القادمة من الأوتيل الأحلام في الدروس البرق سمعت والشيعة شيخ شيء يقول هذا المأتم وبس قال إن شاء الله هذا اليوم ما نقدر بالمرة القادمة نكملكم الحكاية والله فرصت بالضحك كثير حكيت لك على البارح أنا حكيت لك على البارح ما سمعت أنت بارح كنت عندي مع الشباب فقلت لهم كان عندنا مغني كان عندنا مغني هذا المغني كان بيغني موسيقى فأنا المغني تجا واحد مرة بحفلة عرس قال له غنينا طلع البدر علينا وأناشيد موشحات دينية فهذا غناها في الناس يا صاحبي قلت له للشباب بالمسجد انهم بتعرفوا طلع البدر علينا واحد لا لا واحد اثنين ثلاثه طالع ولا غنى يصير يغنوا في المسجد هذا اللي بده يحكى انت عارف خير ان شاء الله طيب Das war schön, euch zu sehen heute, Barakallah fikum. Ich meine, du und Alhamdulillah. Ich meine, heute hat er weniger als du geschlafen. Das war schön, wie du geschlafen hast, ruhig.